herzlich willkommen zum Uncast Episode 532 Flaute. Jawohl. Eigentlich hätte es sollen heißen Privates im Privat. Aber ihr werdet lachen, das habe ich in der Rios Wochensicht schon abgehakt, das Thema. Ja, kurz, ne? Also wer Sachen aufschreibt, ja, und daheim lagert oder auf dem Smartphone lässt, aber nichts davon veröffentlicht, das sind ja Informationen für die Katz. Also niemand. Das ist ja, das ist cool, ne? Das ist wie so ein, wie jemand, der irgendwas aufschreibt. Oder genau das machen wir ja, wir schreiben Sachen auf, ne? Tun es weg und fertig. Warum schreiben wir sie denn überhaupt auf? Ja, also, naja, egal. Wie gesagt, ist behandelnden Themen, ist behandelt in der Rios Wochensicht. Hier habe ich ja wieder krampfhaft rumgesucht nach Neuigkeiten. Viel habe ich nicht gefunden, ja, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also, es wird ein Google-Event geben, da komme ich später noch dazu. Und ja, im Prinzip war es das. Die ganzen Geschichten hier mit Huawei momentan, das habe ich eigentlich letzte Woche schon alles abgegrast, da gibt es nichts Neues. Und ja, so sieht's dann auch im ganzen Android-Sektor momentan aus. Viel Neues gibt es nicht, ja. Das, ja, dreht sich alles um immer wieder das gleiche Thema. Und jetzt habe ich hier wenige News-Meldungen hier gesammelt. Aber auf jeden Fall, eins ist vielleicht noch spannend gewesen. Das Ulefone Armor 8 5G, das erste Outdoor 5G-Handy mit einem MediaTek Dimensity 800 Chipsatz und 8 GB RAM, 256 GB Speicher, damit sind wir in meiner Konfigurationsgröße. 6,1 Zoll Wasser Tropfen-Display, 64 Megapixel Triple Rear Camera und 5080 mAh Akku. Das ist ja schon was, ne? Gar nicht so schlecht. Im November geht's los. Genauer Termin steht noch nicht fest. Man kann sich aber schon vorregistrieren lassen für Infos. Moment, Schluck Kaffee. Mhm. Ah, das muss heute sein. Sonst kriege ich den Netcast heute nicht rum. Tja. Interessantes Gerät, gute Leistungsdaten, was ich jetzt bisher gesehen habe, ein MediaTek Dimensity Prozessor, wunderbar, und jetzt ja, wollen wir warten bis November, was da passiert. Auf jeden Fall, das ist ein Modell, das wieder auf meine Liste kommt, ja, für eventuell ein neues Smartphone nächstes Jahr. Ah, nächstes Jahr, ne? Ist das jetzt schon wieder sicher? Ja, so ziemlich sicher. Also, dieses Jahr liegt ja noch die PS5 an, die PlayStation 5, ganz klar. Und den ganzen Hickhack momentan, der stimmt mich halt nicht sehr froh. Am liebsten würde ich gar kein Android-Handy mehr nehmen, das sage ich euch ganz klar und deutlich. Aber auch natürlich kein iPhone, weil das Gerät kommt ja auch aus den USA. Und ich habe wirklich Schnauze voll momentan, also muss ich sagen. Und ich erwarte halt jetzt vielleicht Neuigkeiten über das Jahr, über den Jahreswechsel eben mit Hongmeng, also Harmony OS und Huawei. Wenn die da was Eigenes hochziehen, ist gut, aber wisst ihr, das ist jetzt alles momentan so in der Schwebe. Ich lege mich da jetzt noch nicht fest und ich werde jetzt nicht einfach ein Smartphone kaufen. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Möglicherweise mache ich auch hier was ganz, ganz anderes. Ich behalte mein Honor View 20 und hole mir, wenn dann überhaupt nichts mehr geht, von Android-Apps eben dann, die ich brauche und eventuell nicht vorhanden sind. Ja, das wird sich dann zeigen, dass ich dann eben so ein extrem billiges 0815 Handy hole und das wird dann nur als ja, Zusatzgerät eben benutzt. Ja, also ist zwar skurril und würde sehr viel Umstände machen, aber ja, mal gucken. Wie gesagt, sind alles noch ungelegte Eier. So, also das Ulefone Amor 8 5G ist auf jeden Fall interessant. Und wenn das im November rauskommt, dann könnte das auch noch im Januar, Februar noch ganz interessant sein. Preise dürfen natürlich wieder traumhaft werden, so wie man das bei den Ulefones eben erwarten kann. Letzte Woche habe ich was vergessen, das möchte ich gerne noch nachtragen, und zwar das Xiaomi Mi 10T Pro. Bilder und auch der Preis sind jetzt nach außen gedrungen. 108-Megapixel-Kamera ist bestätigt worden. Und der Preis für die Konfiguration 8 GB, 128 GB liegt bei 640 Euro. Die 256 GB Version wird wohl nur 675 Euro etwa kosten. Ja. Das ist auch nicht schlecht. Mit einem Snapdragon 865 Chipsatz ist das sicherlich interessant. 865 Plus Chipsatz sogar, ja. Wow. Ansonsten habe ich ja schon des Öfteren darüber was gesagt. Das Mi 10T Pro, also noch eine höhere Stufe, ist, ja, wenn wir gebrauchen können, sage ich mal, vielleicht in der Zukunft. Aber ansonsten, das Mi 10 ist das sicherlich auch schon mehr als ausreichend. Und da werde ich auch in der Community noch mal kurz was sagen dazu. Ja. Ich rede heute ganz leise. Das ist wieder so ein Hinweis auf meine Lustlosigkeit. Ja, das ist wirklich schlimm. Wenn ich im Moment die Android News angucke, ja, dann könnte ich einfach den Computer ausschalten und weggehen, weil das kotzt mich alles nur noch an, was da abläuft mit diesen Erpressungsdinger aus den USA. Und ich kann es einfach nicht verstehen, dass ich die Welt da nicht dagegen wehrt, aber okay, ne? Was soll man machen? Epic Games will sich gegen Apple wehren, und ich muss sagen, da bin ich mal auf Apples Seite, ja. Hat zwar nichts mit Android zu tun, ja, vielleicht am Rande, denn auch Google hat ja Fortnite aus dem Store verbannt, erstmal wegen Erpressungsversuche von Epic. Ja, ist ja auch eine amerikanische Firma, die scheint es im Blut zu haben. Ne? Also hier die Erpressungsversuche Richtung Google und Epic, die wollen natürlich Kohle verdienen, ohne dass sie was bezahlen müssen an die Firmen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin hier auf Apples Seite, weil das den ihr App Store ist, und wenn man in dem App Store was verkaufen will, dann muss man sich an die Richtlinien halten. Von einem Monopol kann man hier überhaupt nicht sprechen, ja. Apple hat einen Marktanteil von unter 15%, weit unter 15%, in manchen Märkten sogar noch unter der 10% Grenze. Von einem Monopol kann also überhaupt keine Rede sein. Und wer eben in diesem App Store seine Apps veröffentlichen will, der muss dann eben auch sich einverstanden erklären mit den Regeln dieses App Store. Wenn nicht, ist ihm selbst überlassen, eben nicht bei Apple diese Software zu veröffentlichen. Dafür gibt es ja Android, ja. Und wenn bei Google gibt es eben halt noch die Möglichkeit, dann, wer nicht im Play Store veröffentlichen will, der kann das per Sideload machen. Fertig. Und Epic will hier seine Marktmacht ausnutzen. Ich gebe hier Apple recht, wenn die sagen, dass das eine geschickte PR-Maßnahme von Epic Games sei, um hier das Interesse wiederzubeleben. Denn Fortnite hat laut Apple also Verluste erlitten, was das Interesse anbetrifft. Ich meine, das könnte man durchaus auch nachvollziehen. Apple hat ja da genaue Zahlen. Ja. Und von daher sagt Apple, das kommt ihnen wie ein Teil einer Marketingkampagne von Epic vor. Und das kann ich eigentlich nur so unterstreichen. Auch mir kommt das so vor. Jetzt sprechen alle wieder von Fortnite. Zum Glück habe ich bis zum heutigen Tag dieses Game noch nicht installiert. Ich mag 3D-Shooter, aber keine Kinder-3D-Shooter. Ja, vergessen was. Und ja, deswegen finde ich das auch ganz okay, dass sich Apple da jetzt momentan nicht erweichen lässt. Ich hoffe halt, dass die Richter das auch so sehen, dass wir die Gerichte ja beschäftigen. Und deswegen, ja, muss wohl das Ganze noch auf diesem Wege geklärt werden. Jo, was gab's denn da noch? Ah ja, das war auch noch interessant. WeChat ist ja auch mit so einem Ban belegt worden, genau wie TikTok. Bei TikTok gab's jetzt eine Entwicklung, komme ich später noch dazu. WeChat, da ist jetzt dieser Stopp, also das heißt, dieser Ban ist jetzt durch eine US-Richterin außer Kraft gesetzt worden. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Letzte Woche habe ich ja noch berichtet, dass Regierungsvertreter gesagt haben, das Gericht hat gar kein Recht, das außer Kraft zu setzen, ja, weil der Präsident es alleine entscheiden kann. Und das hat der Richterin jetzt wohl nicht sehr imponiert und hat nach Prüfung eben tatsächlich den Klägern stattgegeben und damit darf Trump vorerst die App nicht verbieten in den USA. So, mal gucken, wie das jetzt weitergeht. Es gibt mehrere Möglichkeiten, aber ich möchte da gar nicht drauf spekulieren. Schön ist, dass auf jeden Fall mal das Gericht jetzt entschieden hat. Und jetzt kann die Welt sehen, ob die US-Regierung eine Gerichtsentscheidung legal angeht, das heißt also unten akzeptiert und halt den Rechtsweg einschlägt. Das bedeutet, wer nicht einverstanden ist hier mit dieser Entscheidung oder ist ja in der einstweiligen Verfügung erstmal, ja, der wird dann halt in der Verhandlung entsprechend sich rechtfertigen und das dann eben endgültig entschieden wird. Dann gibt es die Möglichkeiten, wenn das Urteil einem nicht gefällt, ja, auch noch durch die Instanzen zu gehen. Auch das geht. Aber da sind wir mal gespannt, wie das jetzt abläuft. Jetzt kann die Welt sehen, ob sich die USA noch an die Justiz an geltendes Recht hält oder ob die Regierung vollkommen außer Rand und Band ist. Mal gespannt, was da passiert. Gut, WeChat als Maßstab, naja, ich weiß nicht, vielleicht nicht wirklich, aber ich sag's immer, Leute, es kann alle treffen. Es kann alle treffen, ja. Niemand wird dafür verschont. Mit Huawei hat es angefangen. Nein, eigentlich hat es mit ZTE angefangen. Da hätten eigentlich die Alarmglocken schrillen müssen. Aber ZTE, ne, so ein kleiner Hersteller, fast unbekannt außerhalb Chinas, die haben da hat sich niemand drum gekümmert. Ne? Ach ja, ist ja nicht so schlimm. Ja, dann kam Huawei. Jetzt sind es schon Chiphersteller und eine ganze Reihe von Firmen. Ich glaube, über 100 Firmen stehen momentan auf der Bannliste. Und es werden auch nicht weniger. Ja, vielleicht was Erfreulicheres. Google hat für den 30. September eine Ankündigung gemacht. Oder hat durchsickern lassen, dass eben eine ganze Reihe neuer Produkte angekündigt werden, ja, bei diesem Event. Das erwartete Pixel 5, ja, wird ja vermutlich dort auch Gestalt annehmen, mit so einem Sparprozessor, angeblich mit 6 GB RAM. Also wieder so ein unterste Schublade Mid-Range-Schrottphone. Ja? Also wirklich, Google hat vollkommen den Sinn für die Realität verloren oder will sich jetzt positionieren als Spar-Apple oder sowas. Ja? Keine Ahnung. Auf jeden Fall interessanter wird es jedenfalls werden, wenn es zu den Smart Speakern geht. Nicht, dass mich das persönlich noch tangieren würde, weil ich ja umgestellt habe, wie gesagt, schon seit ewiger Zeit auf andere Systeme. Und dennoch, die Nest Speakers, wie sie ja jetzt heißen, ja, das sind ja nicht mehr Google Home, die Nest Speakers, die sehen hier sehr interessant aus. Offenbar ist das nämlich so ein modulares Gerät, wo man quasi zweiteilen kann, so dass man tatsächlich mal endlich Stereo-Lautsprecher hat. Ja, also so lässt es zumindest vermuten. Da sind die Spekulationen ziemlich groß drüber, was das jetzt genau sein könnte. Jedenfalls sehr ominös das Ganze, aber nichtsdestotrotz könnte das mal ein Produkt werden, was ja mal wieder vielleicht so eine Augenbraue ja animieren würde, nach oben zu gehen, denn bisher kam ja lange nichts, was auch nur im Entferntesten irgendwie interessant gewesen wäre. Weiter hat man noch Gerüchte gelesen über eventuell jetzt dieses neue Android-TV-Gerät, diesen Dongle, Codename Sabrina. Das war schon mal aufgetaucht in den Medien, ist dann nicht weiter beachtet worden. Aber jetzt soll das angeblich bei diesem Event vorgestellt werden. Auch das wäre so ein Teil, das wäre sicherlich für viele Leute interessant. So ein kleiner Android-TV, einfach wie ein Chromecast hinten an den Fernseher stecken. Da hätte man dann auch einen Chromecast-Ersatz. Zusätzlich mit viel, viel mehr Funktionen noch. Sehr viel Potenzial würde ich dem Teil zurechnen, wenn das in dem Preisbereich wäre von einem Chromecast. Also sehr, sehr, sehr billig. Dann wäre das auch wieder so ein Hit wie der Chromecast damals, wo sich die Massen einfach, ja, da kauft man sich halt mal für jedes Gerät eins, fertig, ne, ist nicht viel Geld, zack, zack, und dann ist das, ist die Fernsehlandschaft vernetzt, ja, das wäre eine schöne Sache meiner Meinung nach. Vielleicht macht dahingehend Google noch etwas, was interessant ist. Ja, was auch noch interessant wäre, das Sony Xperia 5 Mark II, das ist jetzt bei der Tena aufgetaucht. Das ist so eine Art Prüfservice, wenn man so will, ja, so ähnlich wie in den USA die FCC. Da gehen also die Geräte drüber, um die Genehmigung zu erhalten. Ja, und das Telefon hat einigermaßen interessante Leistungsdaten, 4000 mAh Akku, 865er Snapdragon Chipsatz, 4K-Videos mit bis zu 120 Frames pro Sekunde Slow-Mo auch, ja, ist, glaube ich, das erste 4K-Slow-Mo-Gerät, gar nicht schlecht, und IP65/68 Rating, hat ein 6,1 Zoll Display im 21:9 Cinema Wide Format, nicht schlecht, ja, also ist eigentlich gar nicht übel, so diese sehr breiten Geräte, gerade wenn man es dann als im Porträtmodus benutzt, hat man eine sehr große Anzeige im Prinzip, ja, nicht schlecht. Und auch hier 120 Hertz Bildwiederholfrequenz und 240 Hertz Touchscanning Rate. Ja, also kann man 420 Mal in der Sekunde drücken. Viel Spaß dabei. Die Ausstattung vom Speicher steht hier in dem Artikel zwar nicht drin. An anderer Stelle habe ich gelesen, 8 GB RAM mit 256 GB Speicher, wenn ich es richtig weiß. So waren es 128, das kann ich jetzt nicht genau beschwören. Letztendlich soll das Gerät dann $950 kosten, was natürlich nicht besonders schön ist. Das heißt, bis zu dem Teil ist es eigentlich ganz gut, aber der Preis ist nicht sehr gut. Beziehungsweise ist schlecht. Sehr schlecht. Ja. Es sollen wohl Modelle geben bis zu 12 GB RAM, aber das ist nicht bestätigt. Das Modell, das jetzt bei der Tena aufgetaucht ist, ja genau, das hat 8 GB RAM und 128 GB Storage. Wie gesagt, ein Gerät für 950 bis 999 Euro ist da natürlich, ist das natürlich nichts, ne? Ist klar. Also ziemlich blöd, ja. Schade, Sony könnte gerade jetzt in der jetzigen Zeit hier durchaus punkten. Ja, Sony ist noch ein interessanter Anbieter, die noch eigene Leistungen vollbringen, sage ich mal so, die sich auch noch selbst versorgen können, größtenteils. Aber mit den Preisen sind sie natürlich vollkommen außer Konkurrenz. Da können sie sich zusammen mit Google tun. Die haben zwar günstigere Geräte, aber von den Preis-Leistungsverhältnis her sind sie im gleichen Kader. Einfach schlechtes Preis-Leistungsverhältnis. Ja. Sehr, sehr schade. Ja. Dann habe ich hier noch eine Meldung. SMIC, der chinesische Chip-Hersteller, möchte eine Erlaubnis von den USA einholen, weiterhin an Huawei liefern zu dürfen. Das muss man sich mal vorstellen. Eine chinesische Firma muss bei den USA Erlaubnis einholen, um weiterhin an eine andere chinesische Firma zu liefern. Ich glaube, absurder kann es eigentlich nicht mehr sein. Ich würde mir wünschen, ehrlich gesagt, die chinesische Regierung wird jetzt hier einschreiten und wird SMIC anordnen, an Huawei zu liefern. Aber das seht ihr eben auch, dass das nicht ganz so einfach ist und dass hier im Westen auch sehr viele Verleumdungen stattfinden hinsichtlich China. Denn wenn alles unter staatlicher Kontrolle wäre, dann wäre so eine Sache gar nicht möglich, gar nicht notwendig. Stellt euch das mal vor. Also selbst die deutsche Regierung würde einschreiten, ja, wenn jetzt eine deutsche Firma innerhalb des eigenen Landes nicht mal eine andere Firma liefern darf, weil die USA sagt nein. Dann würde sicherlich Europa bzw. ein entsprechendes Land auf die Tagesordnung schreiben, ja, eine Diskussion darüber und Verfahren und Sanktionen und alles Mögliche, ja, also ey Mann, das ist schon ziemlich heftig. Und das zeigt halt, dass auch China möglichst viel Freiraum für die Industrie auch gibt. Aber hier würde ich mir wirklich wünschen, wenn die SMIC anordnen würden, dass sie eben auch Huawei beliefern müssten. Aber seht ihr, so einfach ist das eben selbst in China nicht. Ja. Man kann eben manche Sachen nicht ändern. Allerdings, was man da eher machen könnte, dass eben eine Art Rückendeckung gibt, ja, von der chinesischen Regierung, dass SMIC keine Angst haben sollte, ja, und so weiter. Natürlich würde SMIC sowieso auf die Bannliste kommen. Ach, Moment mal, die sind doch auf der Bannliste schon, ne? Tja. Nun ja, ihr seht, so langsam wird's kritisch und natürlich eins ist klar, also wenn chinesische Firmen nicht mehr an Huawei liefern dürfen oder sich das nicht trauen, nicht wollen, weil sie Angst haben, dass sie dann den USA nicht mehr verkaufen dürfen, dann hat Huawei verloren. Versteht ihr? Dann gibt es keine Möglichkeit mehr, dass Huawei noch was machen kann. Ja? Wir brauchen ja irgendwo Ersatz dafür. Ja? Also wenn die keine Chips mehr von HiSilicon kaufen dürfen und nicht von Qualcomm oder sonst irgendwo, dann müssen die ja irgendwo Ersatz herkriegen. Und wenn dann die Firmen in China keinen Ersatz mehr verkaufen wollen an Huawei, dann war's das für Huawei. Das ist ja klar. Ja? Also wenn einem die eigenen Leute in den Rücken fallen, dann kann man den Laden zumachen. Dann ist alles sinnlos. Und ich hoffe, dass da noch ein Plan bei der chinesischen Regierung vorliegt, wie die da verfahren können. Eine Möglichkeit wäre, den Exportstopp aller Elektronikprodukte in die USA anzudrohen. Ja. Dann würden vielleicht einige Firmen da wieder umdenken und würden dann sagen, okay, da müssen wir ja schnell noch wenigstens untereinander uns versorgen, weil ins Ausland können wir jetzt bald nicht mehr. Ne? So sieht's aus. Naja, ihr merkt, ich bin da in guter Stimmung. Ja, dass ich hoffe, dass da jetzt die chinesische Regierung mal auf den Tisch haut. Und auch sagt Richtung USA, so geht's nicht mehr, jetzt geht's rund. Wir werden jetzt Konsequenzen ziehen und denn wenn China zum Beispiel alle Elektronikexporte stoppen würde in die USA, dann würden in einem halben Jahr die Amerikaner noch nicht mal mehr ein Transistorradio kaufen können. Ja? So sieht es aus. Und ich finde, jetzt ist an der Zeit für China auch mal ein bisschen Marktmacht zu demonstrieren, um zu zeigen, dass man auch noch sich wehren kann gegen die Marktmacht der USA. Ja. Wahnsinn, was da abgeht. Und das ist halt der Mittelpunkt momentan im Elektronikbereich. Man sieht es überall, jede Seite, wo man hingeht, jede Newsredaktion, überall geht es um dieses Thema, um dieses Thema und zum Beispiel auch darum, dass MediaTek und HiSilicon jetzt am Aufsteigen sind, während Qualcomm tief in die Senke fällt bei den ausgelieferten Chipsätzen. Allerdings gerade HiSilicon, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das eine längerfristige Sache ist. Das ist wohl jetzt nur gerade statistisch mittelfristig so aufgetaucht, denn HiSilicon wird ja auch keine Chips mehr für Huawei liefern können. Das war ja einer der größten Kunden oder wenn nicht der größte Kunde für Huawei. Die haben, Entschuldigung, für HiSilicon, ja. Huawei. Denn die haben ja die ganzen Kirin-Chipsätze produziert. Ja, und jetzt dürfen die nicht mehr. Die dürfen ja keine mehr machen. Ja, und die Huawei hat auch keine mehr. Das war's dann. Jetzt, wie soll das denn weitergehen? Ja, also HiSilicon sehe ich da ehrlich gesagt jetzt noch weiter absinken als Qualcomm. MediaTek hingegen, da ist auf jeden Fall zu sehen, die ziehen auch stark an, von 24% auf 26% im Vergleich 2019, 2020. Ja, und Qualcomm hat 4 Prozentpunkte verloren, von 33% Marktanteil auf 29% Marktanteil. Allerdings hat auch Apple und also dazu gewonnen 2%. Ja, Apple stellt ja auch jetzt seine eigenen Chips her. Samsung hat 3% verloren mit seinen Exynos-Chipsätzen. Auch das dürfte klar sein. Und die Exynos-Chipsätze dürften wohl in Zukunft ganz verschwinden. Da sind sich eigentlich die Experten ziemlich sicher. Ja. Also man sieht, also dieser 4%ige Aufschwung von HiSilicon im Quartal 2 2020 gegenüber dem Quartal 2 2019 ist eigentlich nur deswegen noch vorhanden, weil es eben die großen Verkäufe in diesem Zeitraum an Huawei noch mit drin ist. Jetzt sind die ja weg vom Fenster, wenn man so will. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die noch irgendwie relevant sein werden in Zukunft. AMD hat angeblich eine Lizenz der US-Regierung bekommen, um weiterhin Huawei Sachen zu liefern. Yep. Das ist zwar noch nicht offiziell jetzt bestätigt von der US-Regierung, aber vertrauenswürdige Quellen behaupten, dass AMD so eine Ausnahmegenehmigung bekommen hat. Wenn das so wäre, stellt sich natürlich die Frage, wieso, warum, was ist da der Hintergrund? Ich meine, viel nützen wird es Huawei zumindest für die Smartphones nicht, aber sehr wohl für ihre PC-Notebook-Reihe und PC-Reihe, die sie ja auch noch haben, das darf man nicht vergessen. Ja? Da könnte es sich also um AMD-Prozessoren für die Computer handeln. Und offenbar geht es grundsätzlich mehr um die Smartphones und die Mobilfunktechnik. Ja. Wie gesagt, wenn das so stimmt, ist das bemerkenswert. Allerdings wird es nur für die PC-Linie eben nützlich sein. TikTok und Oracle haben ja einen Deal abgeschlossen. Das ist eine faszinierende Geschichte. Vollmundig hat ja Trump getönt. TikTok wird verboten, und zwar seit heute, ja, oder seit gestern, wenn kein amerikanischer Käufer gefunden wird. Es wurde relativ schnell klar, dass es niemals passieren wird. TikTok wird nicht gekauft von einer US-Firma und China hat auch klar gemacht, dass sie das nicht zulassen werden. Ja. Jetzt haben die in Kuh gelandet. Die haben mit Oracle eine Vereinbarung getroffen. Die kriegen 12,5% und glaube Walmart kriegt 11% an Aktien. Damit hat die allergrößte Aktienmehrheit weiterhin ByteDance, die chinesische Firma. Und es gibt keinen Technologietransfer an Oracle. Und alles bleibt in ByteDance Händen. Ja? Nur eben die Zusammenarbeit auf der Cloud-Basis, ja, wird da festgeschrieben. Keine Technologie, kein Algorithmus oder irgendwas geht zu Oracle. Nur die Cloud-Architektur wird dann eben von Oracle zur Verfügung gestellt. Und angeblich, das hat Trump gesagt, trotzdem sage ich angeblich, weil was der sagt, ist ja nicht immer dann richtig. Das sagt viel, wenn der Tag lang ist, vor allem auf Twitter, ja. Und eine Stunde später will er dann nichts mehr davon wissen. Ist auch schon schlecht, dass Twitter das dann trotzdem noch zeigt, ne? Das ist schon Mist, sowas, ne? Wie öffentlich so ein Internet, ne? Da kann man ja alles nachkontrollieren, ist schlecht, ne? Aber auf jeden Fall, der hat jedenfalls gesagt, er wäre damit einverstanden mit dem Deal. Ne? Also, ist ja auch schon gar keine Frage mehr, ob irgendjemand anderes einverstanden ist, ne, der Diktator Trump darf sagen, er ist mit einverstanden, dann klappt es. Und er sagt, das wird gebannt, dann wird es gebannt. Ja, und yeah, cool, ne, so the great dictator. Ja. Also, hammerhart. Jerry Lewis wird sich ganz gewaltig über den lustig machen. Ja. Nee. Okay, jedenfalls ist das ein ziemlich großer Erfolg von TikTok. Damit hat TikTok, ByteDance, hat die USA quasi verarscht. Also mehr anders kann man nicht sagen. Ich habe mich beinahe kaputt gelacht. Das, was hier jetzt den Amerikanern gezeigt wird, ist, also so präsentiert wird als Erfolg, ist der absolute Witz. Die haben gar nichts gemacht. Die haben eben einen Hosting-Vertrag abgeschlossen, Leute. Ein Hosting-Vertrag. Ja. Mir nicht. Und das Gute ist, für den Hosting-Vertrag kriegen die auch noch Geld. Also ByteDance kriegt noch Geld dafür, ja, dass die ein Hosting bei Oracle gemacht haben. Wie geil ist das denn? Das möchte ich auch mal haben, ja. Ich krieg noch Kohle dafür, dass ich einen Hosting-Vertrag bei jemand abschließe. Cool. Wahnsinn. Und das ist gar nicht wenig Geld, ja. Müssen wir mal gucken hier, wie viel ist es? Insgesamt kriegen die jetzt dafür $12,5 Milliarden. 12,5 Milliarden Dollar dafür, dass sie jetzt ihre Sachen hosten bei Oracle. Ha, geil. Tja, naja. Immerhin können sie sagen, ja, jetzt sind die Daten sicher auf amerikanischen Servern, ja, wo wir sicher sein können, dass nur die NSA, die NSA Zugriff hat auf die Daten, aber nicht China. Ja, so sieht's aus. Gut, das also das, ja, eben schon, vorhin schon gesagt, WeChat-Ban ist außer Kraft gesetzt von einer Richterin. Deswegen könnt ihr auch zum heutigen Tage WeChat und auch TikTok natürlich ganz normal im Play Store herunterladen. Ja, also bei TikTok sehe ich jetzt ehrlich gesagt so Schulterzucken, so pff, pff. Ja, ich hab's ja mal drauf gehabt, hab's runtergemacht, weil es einfach für mich nichts Interessantes war. Ne? Ist schlimm. Aber WeChat ist auch noch zum Download im Play Store. Von daher hat bis jetzt zumindest die Anordnung der US-Richterin auch gefruchtet. Ist es noch nicht gebannt. Schnell, schnell wär's noch will. So, jetzt, ja, genau, ja, manchmal gibt es solche Geräte, da habe ich mich auch schon gefragt, Mensch, warum kriegen die so wenig Aufmerksamkeit? Da gibt es zum Beispiel ein Gerät von Oppo, ja, das ist mit, als es rauskam, war mit Abstand das beste Smartphone auf diesem Planeten, ja, und das zu einem Preis, wo man eigentlich nur mit den Ohren schlackern kann. Also wirklich besser als Huawei. Besser als Honor, Leute, vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Und hat richtig was hergemacht. Ich rede vom Oppo Find X2 Pro. Bei GSM Arena jetzt gekürt als das meist unterschätzte Flagship-Phone des Jahres. Allerdings, das muss ich ganz ehrlich sagen, die hatten, also das Teil ist schon eine ganze Zeit lang auf dem Markt, ja, und es ist irgendwie, ist das nicht wirklich so groß publik geworden, ja. 120 Hertz Bildwiederholfrequenz zum Zeitpunkt, wo das gerade erst aufgeflammt ist, diese Idee mit mehr Hertz, ne? Mit 1440 mal 3168 Bildpunkte Auflösung. Ja? Also das heißt mit der vollen Auflösung 120 Hertz. Damit ist es das einzigste Gerät. Das einzige Gerät, nicht einzigste, ja, das ist wieder für ein Deutsch. Das einzige Gerät, ja, das 120 Hertz Bildwiederholfrequenz in dieser hohen Auflösung kann. Wuh. Nicht, auch Samsung kann es nicht. Ja? Der Hammer. Und viele andere Daten, unglaublich gut, 12 GB RAM, ja, UFS 3.0 Storage, alles da, kein Problem. Ja? 12 GB RAM, Snapdragon 865er Chipsatz drin. Und Ladestärke, also Ladegeschwindigkeit, ja, von 0 auf 100% in 38 Minuten, auch das. Xiaomi macht da einen riesen Fass auf, die haben aber schon vor 38 Minuten komplett Ladung gehabt. Wahnsinn, ja, irre. Und 5G natürlich, ja, Bluetooth und so weiter, always on. Und zwar kriegt man dann eben, zack, ne, braucht noch eine genügsame oder eine ausreichende Standby-Zeit hin. Wunderbar. Wobei Bluetooth always on ist eigentlich überhaupt kein Stromfresser mehr. Das habe ich noch nie anders gemacht. Seit ich den Nachfolger vom G1 hatte, habe ich immer Bluetooth always on. Das ist ja eine Grundvoraussetzung bei mir mit den vielen Bluetooth-Geräten, die ich hier habe. Und auch mit meinem Smartband und alles Mögliche. Das geht gar nicht anders da und trotzdem. Also das hat überhaupt nichts damit zu tun. Das ist immer noch so ein Ammenmärchen, wenn man, wenn es heißt, man hat GPS an und Bluetooth an und dann würde der Akku so schnell leer werden. Das sind Quatsch, das war vielleicht mal vor 4 Jahren so oder 5 Jahren oder 6 Jahren so bei den Geräten, aber schon lange, lange nicht mehr. Das ist ein Ammenmärchen. Urban Legend oder sowas, ja. Ja, und also Leistungsdaten, Wahnsinn. Ganz weit vorne dabei bei den Antutu Benchmarks. Wirklich ein Top-Gerät. Ja, absolut. Und der Preis, Leute, der Preis 600 Euro, unter 600 Euro. Das ist doch der absolute Wahnsinn. Das Ding müsste überall Verkaufsrenner Nummer 1 sein. Das ist das ultimative Smartphone für den ultimativen Preis und keinen interessiert. Und das seht ihr auch, wo hier die Probleme auch liegen. Oppo. Was? Oppo? Oppo? Opa? Opa? Also, ihr meint, das spielt keine Rolle mehr? Doch, es spielt leider eine Rolle für die Menschen. Ja. Für die normalen Verbraucher spielt es eine extreme Rolle. Ja. Der Name. Und vielleicht ist man skeptisch, der eine denkt vielleicht, na, das ist zu gut zum wahr sein, das gibt's gar nicht, da ist irgendwo ein Haken, nee, es ist kein Haken, ne? Aber ja, es ist wirklich ein Krux, es ist immer wieder das Gleiche, so funktioniert es halt, man kann verlangen, was man will. Ich meine, Google kann für ein Schrottphone auch relativ viel Geld verlangen. Apple kann für seine Geräte astronomische Preise verlangen. Ja. Und manche Firmen, die bringen wirklich Geräte raus zu einem Spottpreis so gut, dass man die anderen Dinge in die Tonne kloppen kann und sind trotzdem nicht von der Verkaufszahl auch nur in die Nähe dieser Geräte. Stellt euch das mal vor. Ja. Aber so ist das. So funktioniert die Menschheit. Ist manchmal sehr, sehr frustrierend. Aber zumindest die Chinesen, die verstehen das. Und deswegen war auch das Oppo X2 Pro in China gut verkauft worden. Ja. Außerhalb von China so gut wie gar nicht. Ja, aber und das bringt eben auch die, sagen wir mal, den technischen Standard bei der normalen Bevölkerung auf ein unglaublich hohes Niveau. Ja. Nicht, dass sich das dort jeder leisten kann, um Himmels Willen. Ja. Nicht vergessen, China ist ziemlich groß, die haben Regionen, da ist nochmal ein Stromanschluss. Ja. Das ist kein Ammenmärchen, das ist leider die Wahrheit. Dörfer, die sind so weit weg, abgelegen, da gibt's auch nicht, da gibt's keine direkte chinesische Regierung, die kommt dort alle Woche mal vorbei, ja, oder alle Monate oder alle Jahr mal, ne? Also in Anführungszeichen die Regierung, ne? Die sind da vollkommen autark. Auf der anderen Seite gibt's natürlich die großen Metropolen und da sieht die Welt anders aus, ja, ganz anders. Und da ist der technologische Standard eben mittlerweile so hoch, dass wir hier jetzt in Europa beispielsweise und auch in den USA, dass wir da eigentlich nur noch weinen müssten. Ja, so fortschrittlich sind solche Metropolen und die Leute, die darin leben. Da muss man sich fast schon schämen, wirklich. Wisst ihr, ich meine, das sind manchmal Dimensionen auch so im anderen Leben, was mit Smartphones jetzt nichts zu tun hat. Aber wisst ihr, wenn ich sag nur Stuttgart 21, wisst ihr? Ich will gar nicht reden darüber, ob das jetzt richtig ist oder falsch ist, aber wisst ihr, da will eine Firma will einen Bahnhof bauen, einen Bahnhof. Und da wird jahrelang herumgemacht. Da werden riesen Protestveranstaltungen gemacht. Wegen einem Bahnhof. In anderen Ländern, in fortschrittlichen Ländern ist in dieser Zeit sind Bahnhöfe schon ab und aufgerissen aufgebaut und abgerissen worden, ja. Also unglaublich. Das hat auch nichts mit dem autoritären Regime jetzt zu tun oder sowas. In Japan geht es auch so. Da verschwinden ganze Häuserblocks und werden neu aufgebaut mit modernen hohen Häusern, ja. Innerhalb von Monaten. Da wird bei uns noch nicht mal die Genehmigung erteilt, noch nicht mal die Genehmigung bearbeitet. In der Zeit, wo in Japan schon alles fertig ist. So. Das ist Fortschritt. Ja. Aber da könnte ich jetzt noch stundenlang darüber wieder philosophieren. Ja. Fakt ist, dass wir halt durch solche Sachen im Kleinen halt auch im Großen abgehängt werden. Ja. Bei uns laufen wirklich nur Leute rum, die denken, 4 GB sind 2020 ausreichend. Sind sie nicht. Ja, sind sie nicht. Das ist 8 GB ist zum Beispiel, das sind, dann kann man es wieder vergleichen. Ja, 8 GB sind eben dann in fortschrittlicher Region das absolute Minimum. Ja. Und was das dann aussagt, ja, das weiß ich auch nicht. Aber mir sagt es jedenfalls eines, dass die Leute technikoffener, technikfreundlicher sind. Und dass diese Leute eben auch einen grundlegenden anderen technischen Standard haben, weil, wisst ihr, daran im privaten Bereich fängt es ja erst an. Auf dem baut sich das alles auf. Ja? Und geht dann auch in wichtigere Bereiche, sage ich mal, über. Ja? Aber wenn der Minimalstandard schon so niedrig ist, dann gibt es nach oben hin Probleme. Ja. Dann führt es eben dazu, dass das super top High-End Gerät, wo dann unsere Firmenchefs super stolz drauf sind, ja, dass ihre Firma jetzt das hat, ne, dass das vor 10 Jahren mal vielleicht der Standard war in anderen Regionen. Tja, ja. Und dann kriegen wir gesagt, ne, wir müssen den armen Entwicklungsländern helfen. Die haben uns alle schon längst abgehängt, technisch gesehen. Ja. Ihr wollt Hightech haben? Geht am besten nach Indien. Ihr lacht? Nee, das ist wahr. Das ist wirklich wahr. Die Inder haben smartphone-mäßig bereits einen höheren technischen Standard als wir hier im Westen. Warum? Weil die Masse dort Zugang hat zu Geräten, die wesentlich besser sind als zu einem erschwinglichen Preis, wohlgemerkt, ja, als das bei uns der Fall ist. Das ist mir auch schon aufgefallen, in Indien beispielsweise sind Geräte, die bei uns ein Vielfaches kosten, wesentlich weniger Leistung haben, sehr viel günstiger in Indien mit verbesserter Leistung. Das ist unfassbar. Ja. Und da macht sich auch wieder diese Vorstellung breit, ja, jetzt erstmal, naja, Indien, die armen Menschen dort, ja. Ja, mag sein, dass es auch in Indien, genau wie in China, sehr große Teile des Landes gibt, die wirklich Unterstützung bräuchten. Aber insgesamt muss man sagen, ist das Bild eher andersrum. Wir sind die dritte Welt, was Technik anbetrifft. Nicht Indien. Ja. Um das mal klipp und klar zu sagen. Momentan geht es zwar noch einigermaßen, aber ehrlich gesagt, ich sehe sehr, sehr düster in die Zukunft, wenn sich das Verhalten in Europa, vor allem in Deutschland, so fortsetzt. Ja. Momentan, wie gesagt, zehren wir noch an einen Vorsprung, den wir mal hatten. Ja, technische Entwicklung war recht groß geschrieben in den 80ern, 70ern, 80ern. Ja. Und dann hat sich das so langsam, ist das so langsam abgeflacht und jetzt haben wir schon ein sehr bedenklicher Trend. Ich sehe das immer wieder, wenn neue Dienste kommen. Ich weiß noch, wie die Leute hier bei uns sich über Twitter totgelacht haben, immer noch drüber lachen. Dabei ist das alles schon längst vervielfältigt. Ja, wenn man das wahrnehmen wollte, dann müsste man das auch einsehen. Dann kann man immer noch sagen, nö, ich will nicht twittern, so wie ich das jetzt auch mache. Ja. Aber man muss eingestehen, dass eben Twitter eines der wichtigsten Kommunikationsmedien geworden ist. Ja. Und wer das nicht einsieht, der ist genau dieser Gruppe zuzuordnen, die eben technisch nicht mehr auf dem Laufenden sind. Wie gesagt, man muss es nicht machen. Man kann durchaus sagen, nö, so Mist mache ich nicht. Ja, habe ich absolut Verständnis dafür. Da gibt es nämlich bessere Sachen, wo man seine Zeit opfern kann. Aber man muss erstmal einsehen, dass das extrem wichtig ist, ja, für die moderne Kommunikation. Da spielt sich alles ab. Und ihr könnt dann auch sehen, wo das Ganze und wie das Ganze sich entwickelt, indem man einfach vergleicht, wie aktiv sind zum Beispiel Nutzer auf dieser und auf jener Plattform. Ja? Und eigentlich hat es bei uns nur Facebook geschafft, wirklich als Medium zu dienen. Warum? Weil die Leute denken, sie können untereinander quatschen. Ja? Es ist ja ganz, ganz wichtig, ne? Untereinander, ja, nicht mit Fremden. Ne? Ja, nicht, ne? Das geht einfach gar nicht. Ich bin heute richtig so im Konfrontationsmodus, ja. Muss ja zuerst sagen, euer Bekanntenkreis interessiert keine Sau. Sorry, ja, so ist es. Also allgemein gesprochen, ja, was soll das? Das ist vielleicht auch so, das einzig Wichtige ist ja, wie man sich zur nächsten Party verabreden kann. Anscheinend ist ja bei den Leuten bei uns heutzutage nichts mehr im Hirn, als nur noch Party, Party, Party. Ja? Und dann braucht man natürlich auch Facebook dazu, ja, weil man kann das ja nicht öffentlich über Twitter machen. Ne? Das ist einzusehen, klar. Ne? Aber es ist ja so mal was Vernünftiges öffentlich raushauen, was vielleicht der Menschheit weiterhelfen würde. Nö. Ne? Nö. Hauptsache das nächste Saufgelage ist gesichert. Naja, so ist es. Statt Technik, Alkohol. Das wird bestimmt eine super tolle Hightech-Zukunft. Naja. So, genug gejammert. Amazfit GTA 2. Da soll eine AI installiert sein und anders als bei unseren Schlaffis ist dort die AI auch assoziiert mit dem coolen Manga-Anime-Girl. Ja? So macht AI Spaß. Beyond AI heißt das Ganze, die ganze Aktion und wie gesagt, das soll auf die Amazfit GTR 2 wandern. Dieser AI-Assistent ist vorinstalliert. Hoffentlich auch das Bild von diesem Manga-Girl. Dann ist die Uhr natürlich wieder super aufgewertet und man kann Spaß haben. Yay. Und hoffentlich ändern es die nicht für Europa. Ne? So ein Aktenordner oder sowas statt einer AI-Anime-Girl. Ja? Nee, will ich nicht. Ne? Bei uns, ne? Ich sag ja, ne? Microsoft, ne? Büroklammer. Ne? Und asiatische Länder, ne? Coole Anime-Girls. Yay für Asien. Ganz einfach. Oh Gott. Meine Fresse! Gibt es das denn hier? Warum bin ich nur in so einer langweiligen Hemisphäre geboren? Das ist doch furchtbar. Furchtbar. Ich wäre der ultimative Japaner, glaube ich. Yay. Bin ich. Würde ich sein. Nein, bin ich. Mental. Yeah. Tja, heißt ja nicht umsonst Rio, ne? Nun gut, so, jetzt komme ich mal zu den Community-Sachen. Da war doch noch was, hinsichtlich dem Xiaomi. Gucken wir mal in der wunderbar fortschrittlichen Line-App. Genau, yay. So, einmal. Ja, also ich muss mal gucken, war zwar jetzt an mich persönlich gerichtet, aber ich glaube, das kann ich doch, vorlesen, ja, Update nach 14 Tagen, Xiaomi Mi 10, ist es, genau, Mi 10, soweit zufrieden, Akku besser als im Mate. Glaube, das war das Mate 20, wenn ich das richtig weiß, genau. Genug Power und nur das, die Bilder sind nicht ganz so gut wie die Qualität vom Huawei Mate 20, genau. Und es gibt Probleme im Switch vom Wi-Fi zu Mobilfunkdaten. Allerdings habe ich da auch gleich gesagt, da gibt es eine Einstellung, auch bei den Huawei-Geräten. Da muss man gucken, manchmal nennt sich das Wi-Fi Plus. Das musste ich bei mir ausschalten, damit es überhaupt richtig funktioniert hat. Sonst geht das Teil eher in LTE als in mein Wi-Fi. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Also Wi-Fi Plus abgeschaltet und dann funktioniert es. Eventuell muss man eben dort die Wi-Fi-Einstellung noch ein bisschen tweaken. Ansonsten, wenn ihr da Schwierigkeiten habt mit eurem Xiaomi-Telefon und eurem Wi-Fi, einfach mal fünfmal auf die Bildnummer drücken und die Entwicklerfunktion freischalten lassen in den Systemeinstellungen. Dann seht ihr Einstellungen speziell für Wi-Fi und WLAN und dort könnt ihr dann genauere Einstellungen machen hinsichtlich Wi-Fi oder der Wechsel dann eben zu den Mobilfunkdaten, dass das etwas anders geregelt wird. Dann mal schauen, was haben wir hier noch? Genau, zum Warntag. Der Nachtzug hat geschrieben, zum Warntag. Warn-Apps sind nur eine scheinbare Lösung. Dazu muss man ein eingeschaltetes Handy rund um die Uhr bei sich haben. Aber der Akkusparwahnsinn von Android und den Handyherstellern killt diese Tasks sowieso wie bei der Corona-App. Die sicherste Lösung wäre eine gute alte Motorsirene, aber diese wurde hier vor 25 Jahren abgebaut. Noch schlimmer finde ich, dass nun Apps vor dem absehbaren Klimawandelkatastrophen warnen sollen, statt diese abzuwenden. Das Handy eingeschaltet rund um die Uhr ist eigentlich Standard heute. Ja? Es müssten hier nur, und das erwarte ich ganz einfach, dass auch hier Sachen implementiert sind, dass zum Beispiel auch die Lautstärke-Einstellungen überspielt werden können. Das heißt, wenn ich hier, und das gibt es ja, solche Vorrichtungen eigentlich, ja, wenn ich hier zum Beispiel nicht stören eingeschaltet habe und es kommt jetzt eine Nachricht vom Bundeskatastrophenschutz, dann soll mich doch das Handy bitte doch stören. Das ist natürlich machbar, man kann sie auch so einstellen und es ist standardmäßig auch so, dass zum Beispiel Kontakte, die in der Favoritenliste sind, trotzdem durchklingeln können, auch wenn man bitte nicht stören eingeschaltet hat. Und genauso könnte man eben, oder ist vielleicht auch vorhanden, muss nur genutzt werden, auf Systemebene eben, dass egal was dort eingeschaltet ist, bitte nicht stören, eine Warnmeldung sofort durchgeht, weil wenn, wie gesagt, eine Bundeskatastrophenschutz-Warnmeldung kommt, dann darf die auch und soll die auch im Kino durchkommen, ja, die ist nämlich wichtiger als der Kinofilm, der dort läuft, ja. Also von daher, ein eingeschaltetes Handy sehe ich eigentlich nicht als das Problem. Klar ist, es wäre schön, wenn noch eine Warnstruktur vorhanden wäre. Die müsste wahrscheinlich auch aufgebaut werden wieder. Aber das Problem an diesem Warntag war ja, dass auch die nicht geklappt hat. Also auch das Handy war eingeschaltet, sogar Warn-Apps waren bei einigen installiert und trotzdem kam es eben zu keiner Warnmeldung. Ja. Und hier jedes Smartphone, jeder Handyhersteller hat in seinem Netz eine Funktion, die eine Warnmeldung übermitteln kann. Immer. Da müsst ihr keine App installieren. Das kommt über SMS bzw. über die SIM-Karte wird es gehandelt. Ja? Und dort kann eine Warnmeldung verschickt werden. Es ist mir unbegreiflich, warum das nicht genutzt wird. Jedes Handy, egal ob Smartphone oder nicht, kann über diese SMS-Funktion erreicht werden. Wie gesagt, es gibt eine spezielle Warn-Nachricht-Funktion in allen Netzen Und das sind spezielle SMS-Nachrichten, die werden auf jeden Fall zugestellt. Selbst dann, wenn eure Karte zum Beispiel kein Guthaben mehr hat oder ähnliches, ja, wird diese Nachricht zugestellt. Ähnlich wie zum Beispiel auch der Notruf gewählt werden kann, auch wenn ihr keine SIM-Karte im Handy habt übrigens, dann kann auch zum Beispiel der Notruf 112, ist es glaube ich, ja, gewählt werden. Und damit könnt ihr in das nächst verfügbare Netz reinkommen. Also, dass solche Möglichkeiten nicht genutzt werden, ist einfach ein Versagen des Katastrophenschutzes und es ist gut, dass das zumindest auch jetzt klar wurde und dass das auch vom Minister so gesagt wurde, dass hier geschaut werden muss, dass sich das ändert. Vielleicht kommen die dann auch noch in Trichter, dass jedes Handy eine Warnfunktion bereits hat, dass man eben nicht angewiesen ist auf irgendwelche Warn-Apps. Ja. Und ich finde auch, das ist schon ein wichtiger Punkt, die Leute über das Handy zu erreichen, zu warnen. Denn das ist wirklich einer der Hauptanlaufstellen. Also wenn ich mal sehe, wie viele Leute heute noch regelmäßig Fernsehen gucken, also eine Warnmeldung im TV würde nur noch wenige Prozent direkt erreichen. Während eine Warnmeldung über Handy, über diese spezielle Netzbetreiber-Warnfunktion, nicht über diese Apps, die haben sowieso nur wenige installiert, also ganz wenige, denke ich. Ich selbst habe auch keine spezielle Warn-App drauf, allerdings habe ich die App vom Deutschen Wetterdienst drauf und die hat ebenfalls einen Warnkanal. Da hätte ich auch erwartet, dass dann eben darüber auch eine Benachrichtigung kam, aber bei mir jedenfalls kam darüber nichts. Die meisten Leute können dann über diese Warnfunktion vom Netzbetreiber erreicht werden. Mit Abstand die meisten Menschen. Außer natürlich diese Warnung über die Sirenen, die müssten dann halt noch nachinstalliert werden. Aber auch hier kann ich sagen, in meinem Ort, wir haben eine Sirenenanlage, die Stadt am eine ausgiebige, die geht auch öfters mal los, im Ernstfall. Das ist zum Beispiel, wenn ein Mülleimer brennt oder so. Aber auch für andere Dinge, es war hier auch schon Probealarme, die haben funktioniert. Ja, ABC-Alarm, Umkreis von so einem Atomkraftwerk ist es vielleicht immer gut, wenn der Alarm noch funktioniert. Also das funktioniert. Ja. Was aber an diesem Tag nicht funktionierte. Also an diesem Tag war hier nichts, keine Sirene. Also wo da der Fehler lag, ob die keine Anweisung bekommen haben, die Anlage einzuschalten, ob die Verbindung zum Bundeskatastrophenschutz nicht funktioniert hat oder ob diese Anlage überhaupt nicht mit dem Katastrophenschutz verbunden ist. Und es hätte von der örtlichen Stelle gemacht werden müssen, die Warnmeldung erhalten hat und die haben es nicht gemacht. Wie auch immer, war hier Grabestille, nichts los. Der Ort wäre überrascht worden von dem entsprechenden, von der entsprechenden Katastrophe. So sieht das aus. Dann war noch was hier dran gestanden. Moment mal. Genau, noch schlimmer finde ich, dass nun Apps vor den absehbaren Klimawandelkatastrophen warnen sollen, statt diese abzuwenden. Naja, die Apps können die Klimawandelkatastrophen nicht abwenden. Aber die Verantwortlichen könnten zumindest mal dagegen steuern. Inwiefern sie das abwenden können, aktuell ist wieder auf einem ganz anderen Blatt. Momentan ist halt die Prämisse, Warnung ist auf jeden Fall richtig, ja. Auch wenn man natürlich sich ärgern kann, weil man hätte vielleicht früher können was unternehmen, damit es eben zum Beispiel nicht so viele starke Stürme, Verwüstungen gibt oder Tornados, wie auch hier jetzt schon mehrfach passiert ist. Letztes Jahr waren mehrere Tornados in Deutschland unterwegs, ja. Das wird sich auch sicherlich noch weiter zuspitzen. Nur da wird man jetzt nicht viel machen können. Man kann ja nicht sagen, naja, gut, die haben das schleifen lassen, jetzt haben wir das, jetzt brauchen wir nicht zu warnen. Nee, muss natürlich auch gewarnt werden davor. Und damit das eben funktioniert, muss eben hier noch viel getan werden, denn das war ziemlich blamabel, was da abgehen würde, was da abgegangen ist hier an diesem Warntag, und nicht auszudenken, was abgehen würde, wenn das ein Ernstfall gewesen wäre und es ein solches Chaos geben würde, ist schon ziemlich traurig, Leute. Stellt euch das mal vor. Nee, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist einfach zu beängstigend. Ja. Gut, dann komme ich jetzt mal zur App der Woche. Ich habe gedacht, Mensch, die Apps, die werden immer seltsamer. Ja, so letztes Mal habe ich, oder vorletztes Mal habe ich, glaube ich, AFK Arena vorgestellt. Eigentlich müsste, also ich drehte von der App der Woche dort wieder zurück, ja. Denn irgendwas haben die mit der App gemacht. Die ist jetzt furchtbar. Die ist echt schlimm. Ja? Also AFK Arena ist für mich nicht mehr App. Was weiß ich, ja. Wenn man mal App der Sekunde oder so, ja, vergessen wir das. Aber ja, es wird immer ein bisschen seltsamer. Ich sehe eigentlich fast immer das Gleiche und hin und her. Also irgendwie, naja, ist ja auch fast jede Idee schon abgedeckt, ne? Und so wirklich interessante Spielideen in großem Maßstab. Ja, das sind eben, sagen wir mal, seltene Ereignisse momentan. Aber dann kommt man manchmal auf so Apps, die sind wieder so absurd, dass es schon wieder gut sind. Ja. Eins davon ist zum Beispiel Stick War Legacy. Ja, also zuerst dachte ich mal, Strichmenschenkrieg? Was? Ja, aber je länger man sich das anguckt, je länger man das spielt, desto genialer wird das, weil es einfach so bizarr ist. Ja? Aber trotzdem ein, sagen wir mal, Strategiespiel ist. Ja, so dieses, ja, relativ, sagen wir mal, typische Strategie Kriegsgedöns, ja, nur so witzig gemacht, dass es eben auch trotz dieser, ja, Strichmenschen-Animation rüberkommt. Sogar noch mehr. Durch diese Strichmenschen-Animation wird dem Ganzen ein richtig cooler Flair verliehen, ja. Also ich glaube, das Spiel ohne Strichmenschen, sagen wir mal, mit realistischerer Grafik, wäre das ziemlich schlecht gewesen, ja. Weil das wäre dann das Gemetzel schlechthin gewesen, und das wäre wahrscheinlich sowieso nicht hier durch den Jugendschutz gekommen. Aber mit Strichmenschen, da kann man es ja machen, ne? Strichmenschen können geköpft, gesplättert, zermatscht, was weiß ich, auseinandergerissen werden, ja, mit Pfeilen durchbohrt, mit Magie gelöchert und was weiß ich noch alles, und von Yetis zu Brei zerschlagen werden. Aber Leute, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, zu Brei zerschlagen. Ne? Und ihr merkt's, ja, es ist absurd. Es ist wirklich absurd, aber durch diese Strichmenschen, durch die Strichmenschen-Feeling ist es eben witzig. Einfach nur witzig, ja. Etliche Male denkt man, Mensch, das ist der richtige Slapstick, schwarzer Galgenhumor, ja. Aber man muss hier auch richtig spielen, ja. Da gibt es schwierige Aufgaben zu lösen. Am Anfang natürlich nicht, klar, dann ist es nur Spaß, ne? Aber dann wird es auch richtig happig. Ne? Es gibt verschiedene Skins, die man nutzen kann, zum Beispiel einen Eye-Skin, einen Blätter-Skin und so weiter und so weiter, für verschiedene Charakteren. Und damit kann man dann eben auch Waffen, Rüstungen freischalten, die man braucht, um zum Beispiel Angreifern entgegenzugehen. Und so kommen dann eben auch manchmal ganz komische Konstellationen zusammen. Das heißt, relativ fortschrittliche Krieger kämpfen auf einmal gegen ziemlich primitive Gegner. Und dann sieht das aber halt für die einen ziemlich schlecht aus, ne, ganz klar. Lustiges Intro, stimmt einem so ein bisschen ein auf das Ganze. Dann gibt's einen Zombie-Überlebensmodus, ja. Wie viele Nächte überlebst du? Also, ja, also das heißt, Horden von Zombies kommen an. Ich meine, irgendwann geht man kaputt, ja, aber es ist halt die Aufgabe, so lange wie möglich durchzuhalten. Ja? Mhm. Vampir-Skins, das spricht für sich, ja, mit Vampir-Rüstung und Waffen, da kann man schon mal richtig Schaden anrichten, ne? Kampagnenmodus, also es gibt sehr, sehr viele Sachen und alle machen eben richtig Spaß. Es geht hauptsächlich hier durch den gegen AI-Gegner und die verhalten sich auch ganz ordentlich und also nicht so, dass es jetzt langweilig wäre. Dann war es halt noch, wie gesagt, ein bisschen schwer, wenn es dann weiter reingeht ins Spiel. Ja. Freigegeben ab 12 Jahren, trotz dem Splatter und so, aber wie gesagt, sind ja nur Strichmännchen, ne? Ja, wie geht das? Denn du bist, wir kennen dich doch nur Farb- und Pinselstrich, ja, der Pink Panther, da darf halt auch mal, ne, Schaden erleiden, denn, tja, ist ja nur gezeichnet. Das haben sich mal die Anime-Künstler auch gedacht, da geht's auch her, aber lassen wir das, das ist wieder was anderes. Mit den Splattereien in Animes, da, mein lieber Schwan, ja. Ja, aber Strichmännchen sind nicht so schlimm, ja. Gibt schon irgendwie eine Bewegung für Strichmännchen, ja, Gleichberechtigung für Strichmännchen oder irgendwas? Nicht, noch nicht, zum Glück. Wenn es die mal gibt, dann werden diese Programmierer hier, die werden ganz, ganz hart bestraft werden, ja. Aus Kanada sind die Entwickler. Und die werden jetzt inständig hoffen, dass niemals Strichmännchen als schützenswert gelten. Sonst war ja. So, der klägliche Versuch eines Scherzes gescheitert. Und damit kommen wir auch zum Ende des Uncasts für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit. Die Links dazu zur Line-Community, halt, in der Line-Community, dort könnt ihr alles loswerden, ja, und den Link zur Line-Community und zu einigen Themen dieser Woche findet ihr in den Shownotes, die wiederum gibt's in eurem Podcast, Netcast-Player, irgendwo müssen die dort versteckt sein, ja, und dort könnt ihr draufklicken. Gibt's sonst noch irgendwas? Nein, ich glaube, das war's. Richtig, Links, Kommentare, Anregungen, alles dahin. Dann bleibt mir nur noch, habt eine schöne Woche, bleibt gesund, vielen Dank fürs Zuhören und haltet die Ohren steif und hoffentlich bis, na, die kleinen grünen Antennen natürlich und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. World.